abgerissen von der Beachparty in Schützen oder von seinem Rundstuhl? Also, du hast sie eingeladen auf die Reinekirche. Dann hast du von der Tanzfläche geschwungen. Jetzt steigt sie in deinen roten Mazda 323. Wie raten sie jetzt planen raten? Wo willst du die Geschichte erledigen? Nein, immer wieder schwankt die Menge so gleich mit dem Weg auseinander. Kurz kann in seinen Bogen stehen und das Schreie kann er machen, das gescheiter machen und sein Mann auf der Hauptstraße kurz. Das wird überall stehen, nicht das rechte Gänge. Also schlecht sind Promübinger und die Geschirr und die Geschirr. Ihr bremst sich ein vor seinen Eltern aus, weil er sturmfrei wurde, aber der Bämpfer hat sich im Schlafzimmer von seinen Eltern. Aber es gab nichts kein Mund. Oder ist die gleichen Scherben